Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 114. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Fallweise habe ich es bereits schonungsvoll zart angedeutet, aber nun wird es nicht nur ab, sondern geradezu unübersehbar. Das Ende naht. Diese eben laufende Sendung eingerechnet, sind es noch 14 Folgen. Dann werden wir nach rund 5,5-jähriger Laufzeit das Ende des Textes erreicht haben. Wenn keine Verschiebungen eintreten, sollte es Donnerstag, den 8. Mai 2014, soweit sein. Ein gerade in Zusammenhang mit Friedell höchst passendes Datum gilt es doch glücklicherweise immerhin vielen als Tag der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime. Wollen wir hoffen, dass die heuer 2013 erstmals gelungene Übung, den Wiener Heldenplatz an diesem Tage Faschisten freizuhalten, Wiederholung erfährt. An diesem, nach gregorianischem Kalender 128. Tag des Jahres 2014, soll also in der 127. Ausgabe der Schluss des Werkes erreicht sein, womit wir wieder einmal an eine Primzahl geraten wären. Da ich aber unter Professor Taschners unanzweifelbarer Zeugenschaft versprochen habe, selbige tunlichst zu meiden, werden wohl noch ein, zwei Sendungen zur ausklingenden Nachbereitung folgen müssen. Die nächste Primzahl, 131, wäre zwar mit nur 4 Ausgaben verlockend billig zu erreichen, aber dem sei besagtes Versprechen vor. Wie ich im Zug der letzten Planungen feststellen musste, wird sich in diesen letzten Folgen das bislang ziemlich ausgewogene Geschlechterverhältnis unter den Sendungsgästen ungünstiger entwickeln, als mir lieb gewesen wäre. Gut, mit insgesamt rund 40% weiblichen Gästen wird die Reihe immer noch weit über dem liegen, was dieser Tage als gesellschaftliche Normalität gelten muss, aber doch empfindlich unter dem, was als solche gelten sollte. Pardon, ist mir passiert und aufgrund der achronologischen Produktionsweise zu lange unbemerkt geblieben, um es noch zu ändern. In den 14 noch ausstehenden, aber bereits durchgeplanten und größtenteils auch schon vorproduzierten, regulären Folgen werden daher leider nur mehr 2 Frauen zu hören sein. Eine davon heute. Zu Gast ist diesmal Maria Theresia Bartel. Der Pragmatismus. Dieses Weltbild erreichte seine konsequenteste Formulierung um die Wende des 19. Jahrhunderts im Pragmatismus. Er nahm seinen Ausgang von Oxford, sein Hauptvertreter ist der Amerikaner William James, der außer dem 1905 erschienenen Werk Pragmatism und religionsphilosophischen Schriften auch eine ausgezeichnete empirische Psychologie verfasst hat, die beste, die sich überhaupt schreiben lässt. Nach der Auffassung des Pragmatismus ist auch unser theoretisches Denken nur eine praktische Betätigung, eine Form des Tuns und Lassens. Das Kennzeichen der Wahrheit ist ihre Nützlichkeit. Objektive Wahrheit ist die Summe dessen, was von der menschlichen Gemeinschaft als nützlich erkannt worden ist. Die reichere Einsicht unserer modernen Zeit, sagt James, hat erkannt, dass unsere inneren Fähigkeiten an die Welt, in der wir weilen, von vornherein angepasst sind. In dem Sinne, dass sie unsere Sicherheit und Wohlfahrt in ihre Mitte schützen. Wichtige Dinge erfüllen uns mit Interesse, gefährliche mit Furcht, giftige mit Ekel und notwendige mit Begierde. Kurz, Geist und Welt haben sich gegenseitig entwickelt und passen deshalb zueinander. Die verschiedenen Arten, wie wir empfinden und denken, sind so geworden, wie wir sie kennen, wegen ihres Nutzens für die Gestaltung der Außenwelt. Diese Konzeption ist extrem darwinistisch, puritanisch und merkantilistisch. Zudem enthält sie auch ein wenig vom Kant, dessen Wesen ja darin besteht, das Opportune für das Legitime zu halten. Der Prüfstein für die Richtigkeit unserer Gedanken ist ihr Erfolg. Dies ist die Philosophie des Kaufmanns. Und ihr Erfolg bei der Majorität? Dies ist die Logik der Demokratie. Und dieser Erfolg ist prädestiniert? Dies ist die Dogmatik des Calvinismus. Kurz, eine Sache ist wahr, weil sie zu mir passt. Dies ist die Metaphysik des Engländers. Wenn man will, ist dies der höchste Realismus, aber man kann es auch im Sinne eines extremen Idealismus deuten. Dies ist von deutscher Seite geschehen. Für Nietzsche ist Erkenntnis nichts als eine Form des Willens zur Macht, Wahrheit, was lebensfördernd wirkt oder erscheint, denn wir stoßen nie auf Tatsachen. Und Weihingers Philosophie des Als-Ob, von der bereits im zweiten Buch gehandelt wurde, erklärt das Denken für ein bloßes Instrument der Selbsterhaltung zum Orientieren in der Wirklichkeit, ohne dass es deren Abbild wäre. Auch die Vorstellungen der dreidimensionalen Ausdehnung ist ein von der Psyche eingeschobenes fiktives Hilfsgebilde, um das Chaos der Empfindungen zu ordnen. Erst recht gilt dies von allen religiösen, metaphysischen, ethischen, ästhetischen Vorstellungen. Man kann deshalb auch optimistischer ausdrücken und sagen, das gesamte menschliche Leben setzt sich aus Idealen zusammen. Diese sind nicht wirklich, verleihen aber dem Dasein erst seine Weihe. Unser Leben ist Schein, aber sinnvoller Schein oder mit einem anderen Wort Spiel. Dies heißt, die ganze Welt, auch sich selbst und sein eigenes Tun und Leiden, unter der Optik des Künstlers sehen, und genau dies war die Weltanschauung Schillers. So betrachtet erscheint Nietzsches Agnostizismus nur als der erhabene Gegengipfel des deutschen Klassizismus. Mach. Noch viel weiter als Weihinger, der immerhin einräumte, dass der Erfolg unseres praktischen Handelns auf eine gewisse Übereinstimmung zwischen der gedachten und der wirklichen Welt hinweise, ging Ernst Mach, der eigentlich Physiker war und es ausdrücklich abgelehnt hat, für einen Philosophen gelten zu wollen, als solcher aber gleichwohl eine tiefe Wirkung geübt hat. Schon in seiner Geschichte der Mechanik, die der Thüringschen an Klarheit, Gründlichkeit und Stoffreichtum ebenbürtig ist, erwies er sich, und hierin im stärksten Gegensatz zu dieser, als eine Art Freidenker vom anderen Ende her, indem er nämlich die Toleranz, die der Liberale irreligiösen Ansichten entgegenzubringen pflegt, umgekehrt gegen Meinungen walten ließ, die von der Aufklärungsdogmatik verdammt werden. Ein Mangel an Zelotismus, der sich unter den Priestern der Wissenschaft höchst selten findet. Seine Aufsatzreihe über die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Psychischen zum Physischen erschien 1885 in erster und erst 1900 in zweiter Auflage, der aber dann während der nächsten zwei Jahre drei weitere folgten. Der geistige Stammbaum Machs weist nach England, auf Locke, der die gesamte Erfahrung für einen Komplex von Elementarvorstellungen, Ideas, und auf Hume, der den Begriff der Substanz aus der gewohnheitsmäßigen Zusammenfassung derselben Merkmale und das Ich für ein bloßes Bündel von Vorstellungen erklärt hatte. Meine sämtlichen physischen Befunde, sagt Mach, kann ich in derzeit nicht weiter zerlegbare Elemente auflösen. Farben, Töne, Drucke, Wärme, Düfte, Räume, Zeiten und so weiter. Also auch die kantischen reinen Anschauungsformen, Raum und Zeit, sind für ihn nichts als Empfindungen, denn sie haben, sobald sie in unserer Erfahrung auftreten, immer schon einen bestimmten Ort, eine bestimmte Ausdehnung, eine bestimmte Dauer, setzen sich also einfach aus Elementareindrücken des Gesichts und Getasts zusammen. Räumlich und zeitlich verknüpfte Komplexe von Farben, Tönen, Drucken werden als Körper bezeichnet und erhalten besondere Namen. Absolut beständig sind aber solche Komplexe keineswegs. Als relativ beständig zeigt sich ferner der Komplex von Erinnerungen, Stimmungen, Gefühlen, welcher als Ich bezeichnet wird. Die Abgrenzung des Ich stellt sich instinktiv her, wird geläufig und befestigt sich vielleicht sogar durch Vererbung. Infolge ihrer hohen praktischen Bedeutung für das Individuum und die Gattung treten die Zusammenfassungen Ich und Körper mit elementarer Gewalt auf. Alle Körper sind nur Gedankensymbole für Komplexe von Elementen. Vor diesem Standpunkt besteht kein Gegensatz zwischen Welt und Ich, Ding und Empfindung, Physik und Psychologie. Eine Farbe ist ein physikalisches Objekt, wenn wir auf ihre Abhängigkeit von der Lichtquelle achten, ein psychologisches Objekt, wenn wir auf ihre Abhängigkeit von der Netzhaut achten. Der Stoff ist in beiden Fällen derselbe, nur die Untersuchungsrichtung verschieden. Es gibt keine Kluft zwischen psychischem und physischem, zwischen drinnen und draußen, zwischen innerer Empfindung und äußerem Ding. Es gibt nur einerlei Elemente, die, je nach der Betrachtung, drinnen oder draußen sind. Die Elemente der materiellen Welt heißen in der psychischen Welt Empfindungen. Aufgabe der Wissenschaft ist die Erforschung des Zusammenhangs der gegenseitigen Abhängigkeit aller dieser Elemente. Mach spricht hier nicht als Philosoph, sondern als Physiker. Ich wünsche, sagt er in einer Fußnote, in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den man nicht sofort verlassen muss, wenn man in das Gebiet einer anderen Wissenschaft hinüberblickt, da schließlich doch alle ein Ganzes bilden sollen. Die heutige Molekularphysik entspricht dieser Forderung entschieden nicht. In durchaus folgerichtiger Entwicklung dieser Auffassung ersetzt Mach den Ursachenbegriff durch den mathematischen Funktionsbegriff. Kausalität ist die funktionelle Abhängigkeit, in der die Elemente zueinander stehen. Der Funktionsbegriff hat gegenüber dem starren Ursachenbegriff den Vorteil, dass er sich jeder neuen Tatsache anzupassen vermag. Worin überhaupt nach Mach das Ziel aller Naturwissenschaften besteht. Sie ist Anpassung der Gedanken an die Tatsachen oder Beobachtungen und Anpassung der Gedanken aneinander oder Theorie. Beide sind nicht scharf zu trennen, denn jede Beobachtung ist in gewissem Grad schon Theorie und jede Theorie fußt auf Beobachtung. Die große scheinbare Kluft zwischen Experiment und Deduktion besteht in Wirklichkeit nicht. Das Resultat dieser unaufhörlich erweiternden und berichtigenden Arbeit sind die Naturgesetze, die aber, wie Mach in seinem letzten Werk Erkenntnis und Irrtum betont und an vielen Beispielen erläutert, nur durch Vereinfachung, Schematisierung, Idealisierung der Tatsachen entstehen. Philosophiegeschichtlich eingereiht ist Machs Weltbild die schärfste, durch nichts mehr zu überbietende Zuspitzung des Nominalismus, des durchlaufenden Themas der Neuzeit. Dieser hatte gelehrt, unser Seelenleben bestehe nur aus Einzelvorstellungen, die aber als bloße Zeichen keinerlei Ähnlichkeiten mit den Dingen zu haben brauchen. Es sei, wie die englischen Empiristen in Fortführung dieser Doktrin erklärten, ein bloßes Spiel ein- und austretender, sich verbindender und trennender Sensationen. Unser Gehirn, sagt Locke sehr anschaulich, ist nichts als ein Audienzzimmer. In ähnlicher Weise behaupten Condillac und die französischen Enzyklopädisten, alle psychischen Tätigkeiten seien umgeformte Empfindungen. Nun zieht Mach den Schlussstrich, indem er erklärt, es gibt nicht nur keine Begriffe, keine Substanzen, keine a priorischen Anschauungsformen, sondern überhaupt keine Objekte. Auch keine den Empfindungen unähnliche, denn die Objekte sind nichts weiter als die Empfindungen selbst. Zugleich aber ist Mach der klassische Philosoph des Impressionismus, in dem er keine andere psychische Realität anerkennt als die Elemente, die isolierten Einzeleindrücke, die sozusagen das ABC unserer Erfahrungswelt bilden, als deren letzte und einzige Tatsachen. Es gibt nun offenbar zwei Möglichkeiten. Man kann als gewissenhafter Realist bei den Elementen stehen bleiben, indem man sich begnügt, sie bloß zu registrieren, und man kann zu buchstabieren versuchen, aber mit dem vollen Bewusstsein, damit eine unverantwortliche Fantasietätigkeit auszuüben, denn gegeben sind den Buchstabierenden als Material nicht mehr die realen Empfindungen A, B, C etc., sondern bloß deren ideelle Erinnerungsbilder Alpha, Beta, Gamma und so weiter, die er zu komplexen, zu Körpern, Ich-Gefühlen, Gedanken, Stimmungen und allen übrigen höheren Produkten des Seelenlebens zusammenfasst. Genau dies nun sind die zwei Polarmöglichkeiten des Impressionismus, von denen wir im vorigen Kapitel gesprochen haben. Man könnte meinen, dass nur die erste Form dem Impressionismus wesentlich sei, die letztere hingegen ihm mit aller Kunst gemeinsam. Indes besteht auch hier ein großer Unterschied, in dem der Impressionismus sich bei seinen Synthesen stets voll bewusst bleibt, dass die Einzelempfindungen sein einziges Baumaterial bilden und dass das Gebäude Fiktion ist. Die Betonung der Welt als Fiktion ist das Gemeinsame aller noch so heterogenen philosophischen Richtungen des ausgehenden Jahrhunderts. In Frankreich hat der hervorragende Mathematiker Henri Poincaré den Standpunkt des Pragmatismus sogar für die scheinbar sicherste und allgemeingültigste Wissenschaft, die Geometrie, vertreten. In seinem Buch La Valeur de la Science sagt er: Wir kennen im Raume geradlinige Dreiecke, deren Winkelsumme gleich zwei Rechten ist, aber wir kennen auch krummlinige Dreiecke, deren Winkelsumme kleiner als zwei Rechte ist. Den Seiten jener den Namen gerade geben heißt, die Euklidische Geometrie annehmen. Den Seiten dieser den Namen gerade geben heißt, die Nicht-Euklidische Geometrie annehmen. Augenscheinlich wollen wir, wenn wir sagen, dass die Euklidische Gerade eine wirkliche Gerade sei, die Nicht-Euklidische aber nicht, damit nur ausdrücken, dass die erste Anschauung einem wichtigeren Gegenstande entspricht als die letztere. Wenn die Euklidische Gerade wichtiger ist als die Nicht-Euklidische, so bedeutet das hauptsächlich, dass sie von gewissen wichtigen natürlichen Gegenständen weniger abweicht, von denen die Nicht-Euklidische Gerade stark abweicht. Das System der Mathematik ist eine Konvention. Es ist weder wahr noch falsch, es ist bequem. Bergson. Weitaus der einflussreichste französische Philosoph seit Comte war jedoch Henri Bergson. Für die Vorkriegszeit in seiner nationalen Wirkung auf Literatur, Kunst, Lebensanschauung fast Descartes vergleichbar. Er setzt die Metaphysik im betonten Gegensatz zur Wissenschaft. Die angestammte Tätigkeit der positiven Wissenschaft ist die Analyse. Das Verfahren der Analyse besteht darin, dass sie ihren Gegenstand auf schon bekannte Elemente zurückführt, das heißt also, sie versucht, ein Ding durch etwas auszudrücken, das nicht dieses Ding selbst ist. Jede Analyse ist also eine Übersetzung, eine Entwicklung in Symbolen. Das Instrument der Metaphysik ist die Intuition. Intuition ist jene Art von intellektueller Einfühlung, Kraft derer man sich in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um auf das zu treffen, was er an einzigen und unausdrückbarem besitzt. Wenn es ein Mittel gibt, eine Realität absolut zu erfassen, anstatt sie relativ zu erkennen, sich in sie hineinzustellen, statt Standpunkte zu ihr einzunehmen, sie ohne jede Übersetzung und symbolische Darstellung zu ergreifen, so ist dies die Metaphysik selbst. Die Metaphysik ist demnach die Wissenschaft, die ohne Symbole auskommen will. Es gibt also einen außergedanklichen Weg, die Wirklichkeit zu rekonstruieren, den Weg des unmittelbaren Erlebens. In der Intuition erlebt sich die Seele als ein Wesen, das nicht durch körperliche Vorgänge bedingt ist. Von diesen ist sie in ihren Empfindungen abhängig. Aber schon die Erinnerung, in der die Empfindung reproduziert wird, ist ein rein geistiger Prozess. Die Seele ist nicht im Raum und in der Zeit, die nur auf die Materie Bezug haben. Raum und Zeit lassen sich quantitativ messen, die Lebensäußerungen der Seele nicht. Im Raum herrscht das Nebeneinander, in der Zeit das Nacheinander, in der Seele das Ineinander. Die Seele ist das Reich der Freiheit. Es gibt keine Dinge, es gibt keine Zustände, es gibt nur Actions. Die Zentralmacht erblickt diese dynamische Philosophie in der Lebensschwungkraft, dem Elan Vital, der in einem dauernden schöpferischen Rausch begriffen stetige Versuche anstellt, um durch den Geist die Materie zu besiegen. Im Menschen hat er sich zum Denken aufgerafft, dass dieser aber mit dem Verlust seines Instinkts bezahlen musste. Alles geht vor sich, als ob ein Wesen nach Verwirklichung getrachtet und sie nur dadurch erreicht hätte, dass es einen Teil seiner Natur unterwegs aufgab. Diese Verluste sind es, die in der übrigen Tierwelt, ja auch in der Pflanzenwelt, aufbewahrt sind. Der Instinkt ist nicht etwa eine niedrigere Form des Verstandes, sondern eine von ihm generell verschiedene Fähigkeit. Sein Erkenntnismittel ist die Sympathie, die Fernwitterung. Im Menschen, insbesondere im Künstler, äußert er sich als Intuition. Für gewöhnlich sorgt der Verstand aus praktischen Gründen dafür, dass aus der dunklen Tiefe des Instinkts nur das ins Bewusstsein tritt, was der Selbsterhaltung dient. Der Verstand ist der Gefängniswärter der Seele. Nur ein am Existenzkampf Uninteressierter, ein Träumer, ein Zerstreuter, erfasst die Wirklichkeit ganz, ohne Abzüge, ohne Entstellungen. Leben heißt, von den Dingen nur den nützlichen Eindruck aufnehmen und durch geeignete Reaktionen darauf antworten. Zwischen uns und die Natur, ach was sage ich, zwischen uns und unser eigenes Bewusstsein legt sich ein Schleier, der für den gewöhnlichen Menschen dicht ist, leicht, aber und fast durchsichtig für den Künstler und Dichter. Welche Fee hat diesen Schleier gewoben, war es eine gute oder war es eine böse? Auch an Bergson zeigt sich, dass der Pragmatismus die Möglichkeiten zu einer radikalen Künstlerphilosophie in sich birgt. Im äußersten Gegensatz zu Bergsons Irrationalismus befand sich die Marburger Schule, deren Mitglieder sich mit geringer Berechtigung Neukantianer nannten, aber auch zu Mach stehen sie in Antithese. Hatte dieser gelehrt, es gebe nur Empfindungen, so behaupteten sie, es gebe nur Begriffe. Diese seien die einzigen Realitäten. Gleichwohl wird sie niemand mit den mittelalterlichen Realisten verwechseln, deren Glaube an die Universalien in lebensvoller Frömmigkeit wurzelte, während der ihre aus seichtem Verstandeshochmut floss. Ihr Haupt war Hermann Cohen. In seiner Logik der reinen Erkenntnis, Ethik des reinen Willens, Ästhetik des reinen Gefühls, Gebrauchsanweisungen zur dialektischen Falschspielerei, deren Gaunersprache nur engeren Metiergenossen zugänglich ist, wird Kant auf eine höchst sterile Manier beim Wort genommen, überspitzt und überkantet. Ganz willkürlich wird ein Stück aus dem System der Vernunftkritik herausgebrochen und zur Universalphilosophie erhoben, die scholastische Kategorienlehre gerade die entbehrlichste und anfechtbarste Partie. In Wirklichkeit waren die Neukantianer in ihrem Panlogismus späte Schüler Hegels, ohne dessen schöpferische Architektonik und weltumspannende Geistesfülle. Wund. Eine Art Professorenphilosophie, aber von sympathischerer und fruchtbarer Art, war auch die umfassende Lebensarbeit Wilhelm Wundts. Nach seiner eigenen Definition ist die Philosophie die allgemeine Wissenschaft, welche die durch die Einzelwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse zu einem widerspruchslosen System zu vereinigen hat. Danach wäre also der Philosoph nur eine Art Sammler und Registrator, Klärer und Zusammenfasser, ein Kopf, der über alles scheinbar Ungereimte ehrlich und genau nachdenkt, Alternativen klug und sauber entscheidet, Beobachtungen an Beobachtungen reiht, Tatsachen verknüpft, vorsichtig Schlüsse zieht und schließlich einen fasslichen Handkatalog, eine übersichtliche Landkarte des intellektuellen Zustands entwirft, in dem wir uns gerade befinden. Das ist eine recht bescheidene Mission und diese hat Wundt dann auch redlich erfüllt. In seinen viel dicken Büchern ist in der Tat das gesamte geistige Inventar der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts protokolliert. Das ganze wissenschaftliche Leben zweier Menschenalter wie in einer musterhaften Käfersammlung sorgsam präpariert, lückenlos aufgespießt, kundig geordnet und mit instruktiven Etiketten versehen. Die Welt verlangte damals von einem Philosophen ja wirklich nichts anderes, als dass er eine Art Cicerone und Mentor sei, der sie, ausführlich kommentierend, durch die bis an die Ecken gefüllten Vorratsspeicher ihrer Bildung spazieren führe, damit sie dort in aller Behaglichkeit überblicken könne, wie aufgeklärt und fortgeschritten, zu welcher Schärfe der Methoden, Freiheit der Unterscheidungen, Breite und Solidarität des Gesamtwissens sie emporgestiegen sei. Etwas Philiströses war denn auch dem ganzen Schaffen Wundts deutlich aufgeprägt. Dieser Wesenszug offenbarte sich zunächst in der schüchternen Behutsamkeit, mit der er jedem allzu raschen und kühnen Gedanken sorgfältig auswich, in der, für den deutschen Bürger so charakteristischen, Angst vor Widersprüchen, nur um Gottes Willen nichts Paradoxes. In der prinzipiellen Bevorzugung des goldenen Mittelweges, auf dem ja tatsächlich die meisten praktischen Wahrheiten, aber fast niemals die genialen Entdeckungen liegen. Nur ja keine Extreme. Und diese schöne bürgerliche Fähigkeit, in allen Angelegenheiten die vernünftige, gerechte Mitte zu erblicken, hat ihn in der Tat in den meisten philosophischen Streitfragen, die seine Zeit bewegten, ein besonnenes und unbestochenes Verdikt fällen lassen. Er vermittelte in der Erkenntnistheorie zwischen Idealismus und Realismus, in der Ethik zwischen Apriorismus und Empirismus, in der Naturphilosophie zwischen Atomistik und Energetik, in der Biologie zwischen Mechanismus und Vitalismus, in der Soziologie zwischen Individualismus und Kollektivismus, als ein Bon Jour, der alle verurteilt, aber zugleich allen Bewährungsfrist gibt. Eine gewisse Pedanterie lag auch in seiner ganzen Vortragsweise, doch hat gerade sie ihn befähigt, seinerzeit die komplettesten und seriösesten Lehrbücher zu schenken, die sie sich wünschen konnten. Und schließlich und vor allem manifestierte sich jener spießbürgerliche Geist in der rückhaltslosen Prostration vor der Welt der Tatsachen, die man mit Hebeln und Schrauben peinlich verhören, durch Reagenzgläser entlarven, in vergleichende Tabellen einfangen und mit einem Koordinatennetz festhalten kann. Diese Anbetung der Realität geht durch Wundts ganzes Denken und sie wird dadurch nicht desavouiert, dass er auf die breite physiologische und ethnologische Basis, die er seinem System gegeben hat, ein sehr luftiges und leeres Stockwerk von halb kantischem, halb leibnizischem Idealismus setzte, das den unabweichlichen Eindruck eines recht entbehrlichen Luxusbaues macht und offenbar nicht für Wohnzwecke, sondern nur für gelegentliche feierliche Repräsentation gedacht ist. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser realistischen Geistesrichtung Wundts auch der Ausbau zweier großen neuen Disziplinen zu verdanken ist. Der physiologischen Psychologie und der Völkerpsychologie, deren um vieles aufschlussreichere heutige Kenntnis in erster Linie seiner scharfsinnigen Ausdauer und treuen Hingabe zu verdanken ist. Seine wichtigste Entdeckung auf diesen beiden Gebieten ist die Erkenntnis, dass im Seelenleben nicht das Gesetz der rein mathematischen Summation herrscht. Jeder Komplex, der aus einfachen Vorstellungen oder einfachen Gefühlen entsteht, ist nicht bloß quantitativ, sondern auch qualitativ etwas Neues. Die Volksseele mehr und etwas anderes als der Inbegriff einer bestimmten Anzahl von Individualseelen. Ein anderer origineller Gedanke Wundts war das Gesetz von der Heterogonie der Zwecke. Er verstand darunter die allgemeine Erfahrung, dass in dem gesamten Umfange freier menschlicher Willenshandlungen die Betätigungen des Willens immer in der Weise erfolgen, dass die Effekte der Handlungen mehr oder weniger weit über die ursprünglichen Willensmotive hinausreichen und dass hierdurch für künftige Handlungen neue Motive entstehen, die abermals neue Effekte hervorbringen. In der Sprache gewöhnlicher Sterblicher ausgedrückt, würde dies etwa so viel bedeuten wie: Du glaubst, du lebst und du wirst gelebt. Du bereitest dich mit deinem Hirn, deinen Nerven, deiner Gestaltungskraft auf ein bestimmtes Erlebnis vor, in dem dir Ziel und Sinn des Daseins zu liegen scheint, aber unversehens kommt die Wirklichkeit in ihrer Selbstherrlichkeit und verrückt dir das Konzept. Die Ereignisse haben sachte und unmerklich, während du sie erlebtest, ja gerade dadurch, dass du sie erlebtest, eine Achsendrehung gemacht und eine ganz neue, ganz verschiedene Point bekommen. Dieses Gesetz wird vermutlich einmal auf Wundt selbst Anwendung finden, ja vielleicht ist dies bereits geschehen. Während nämlich seine Zeitgenossen in ihm einen großen Wettermacher erblickten, war er wahrscheinlich von der Vorsehung nur dazu bestimmt, ein Barometer zu sein, an dem man einfach ablesen kann, welcher Luftdruck geherrscht hat, als es in Funktion stand. Liebe Maria Theresia, vielen herzlichen Dank fürs Lesen dieses langen und hardcore-philosophischen Abschnittes. Ja, ich habe mich bemüht. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ehrliche, klare Antwort: Nein. Also ich habe zwar sehr wohl gewusst, dass es die Kulturgeschichte der Neuzeit vom Herrn Egon Friedell gibt. Damit war es das aber auch schon. Und habe dann einfach, nachdem du mich gefragt hast, ob ich da ein Stück lese, mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir das halt anschauen. Habe dann ein bisschen halt über den Friedell nachgelesen, wer der eigentlich so war, was er gemacht hat. Habe versucht, da hineinzulesen, konnte mich dann auch für gar nichts entscheiden. Also der Max Rein hat, mit dem er zusammengearbeitet hat und ihn da so als genialen Dilettanten einmal bezeichnet hat, denk mal, das, und das war, nehme ich einmal an, liebevoll gemeint in diesem Zusammenhang, weil die haben ja viel zusammen gemacht, er war als Regisseur, Dramatiker, Schauspieler, also irgendwie so in unterschiedlichen Positionen auch mit ihm verbandelt. Das hat aber auch ein bisschen diesen Eindruck wiedergegeben, den ich da gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, das muss irgendwie so ein bisschen ein Hans Dampf in allen Gassen gewesen sein. Das hat ein bisschen was Unseriöses, manches Mal fast schon was Unsympathisches und auf der anderen Seite was Faszinierendes, weil der ja echt schafft, in diesen drei Bänden einfach ein Wahnsinnswissen zu vermitteln. Ich, die nicht so eine gescheite und belesene ist, also mir ist es dann sozusagen zu wenig. Also beim Hineinlesen hatte ich so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt eine bin, die viel weiß, dann geht es mir zu wenig in die Tiefe. Und wenn ich aber eine bin, wie ich bin, die nichts weiß, dann ist es mir zu schnell über vieles drüber gegangen, da bleibt jetzt nicht wahnsinnig viel hängen. Das war das, was mir einfach aufgefallen ist. Und darum war ich auch wahnsinnig froh, wie du dann einfach eine Textstelle vorgeschlagen hast, mir da wunderbar eine Entscheidung weniger. Immerhin muss ich euch Philosophen und Philosophinnen konzidieren, ihr zählt zu den Sendungsgästen, die sich am gewissenhaftesten vorbereiten. Du bist jedenfalls nicht die Erste, die aufgrund meiner läppischen Einladung dankenswerterweise sich mit diesem Buch auseinandergesetzt hat. Es war also deine erste Begegnung mit einem Text von Friedell. Ja. Du hast jetzt vorher gesagt, das sind Sachen, die dich interessiert haben, die du faszinierend gefunden hast. Was wäre denn das? Also ich fand jetzt überhaupt diese ganze Passage über Pragmatismus, über diesen Zugang spannend, weil das ja damals auch, soweit ich das halt recherchiert habe und nachgelesen habe, sehr kontroversiell aufgenommen worden ist. Also der Pragmatismus, wo es um das praktische Leben, um das Umsetzen, um ein sehr zweckorientiertes Handeln geht, und dann von William James so in Richtung Utilitarismus weiterentwickelt worden ist, wo dann der Nutzen, der praktische Nutzen noch mehr im Vordergrund gestanden ist, der scheinbar auch in, also vor allem in Europa recht abgelehnt wurde und er dann ja auch sogar in seinem Werk über Pragmatismus dann noch eine Schrift nachgelegt hat, wo er versucht, seine Standpunkte noch einmal zu rechtfertigen und sich gegen andere Positionen zu verteidigen. Ist das aber etwas, wo ich das Gefühl habe, dem begegne ich heute überall. Also ganz egal, ob ich mir jetzt anschaue, die Arbeitswelt, die Wirtschaft, ich sage jetzt einmal so bis in die Beziehungsstrukturen hinein. Also alles muss praktisch, nützlich, zweckbezogen, lösungsorientiert sein. Puh, ja, also insofern fand ich mich da gut wieder, beziehungsweise nicht ich mich persönlich, aber das momentane Leben rundherum, also da habe ich das Gefühl gehabt, das passt eigentlich gerade gut. Ist die Denkrichtung, die sich durchgesetzt hat, sehr zum Missfallen von Friedell. Ja, genau. Also und das macht ihn zum Beispiel dann wiederum sehr sympathisch, weil ich mir das auch anders wünsche. Friedell befindet sich hier auf seinem eigentlichen Terrain. Friedell war promovierter Philosoph, hat beim selben Professor Jodl dissertiert wie ein gewisser über Novalis in der Philosophie, wie ein gewisser Otto Weininger. Und insofern erlaubt er sich, der ja schon sonst zu sehr expliziten Urteilen neigt, ganz besonders in den Topf zu langen. Wie findest du seine Beurteilungen von Ernst Mach zum Beispiel? Also das wäre sozusagen in heutigen Schriften undenkbar, weil das als unseriös und unprofessionell gilt. Ich fand das aber auch ganz ansprechend, dass jemand so ganz klar einen Standpunkt bezieht und auch herzeigt, was er davon hält. Weil Objektivität an sich per se, gibt es die? Nein, ja, also in diesem Fall sage ich, nein, gibt es nicht. Und da muss ich sagen, also finde ich das, diesen persönlichen Zugang durchaus auch sympathisch herzuzeigen, das ist meins, das ist nicht meins. Einige der Namen sind mir ein Begriff, zum Beispiel eben Mach. Andere, also Bergson, habe ich eigentlich vorher außerhalb dieses Textes noch nicht gehört, gelesen. Ja, ich schaue jetzt gerade auf meinen Schwindelzettel nach. Also William James, so Pragmatismus, das hat mir schon was gesagt. Ernst Mach, da ist mir eingefallen, es gibt die Mach-Zahl, aber da habe ich dann auch nachlesen müssen, was das ist. So, kann es auch gerne vorlesen, weil ich es aufgeschrieben habe. Sie ist das Verhältnis der Geschwindigkeit beispielsweise eines Körpers oder eines Fluids zur Schallgeschwindigkeit des umgebenden Fluids. Also von dem habe ich gehört, Bergson, Name, Wund auch, Name, ja. Aber es war jetzt da niemand dabei, wo ich mehr darüber gewusst hätte. Also insofern waren sie mir schon alle recht unbekannt und neu und einfach wirklich nur Namen. Zum Teil beschleicht mich ja auch der Verdacht, dass zum Beispiel ein Cohen, den er mit diesem Attribut des Verstandes, Hochmuts sozusagen abkanzelt, dass er da vielleicht ganz recht gehabt hat mit seinem Urteil und dass das vielleicht der Grund sein könnte, dass wir den Namen heute nicht mehr kennen. Durchaus auch möglich. Ja, ja. Also mir fällt noch ein, so, also Bergson, wo ich halt dann auch so ein bisschen geschaut habe, wer das eigentlich war, da hat mir zum Beispiel gefallen, weil da ist mir halt dann noch der Kant dazu eingefallen mit Raum und Zeit. Also dass der Bergson irgendwie die Zeit versucht hat neu zu definieren, indem er sagt, im Raum ist es ein Nebeneinander, also eine Anzahl von Punkten, die wir als Objekte wahrnehmen, und in der Zeit ein Nacheinander, wo wir aber in Wirklichkeit nur eine aufeinanderfolgende Veränderung der räumlichen Lage dieser Objekte messen. Und er nennt das dann so die fragmentierte Zeit und sagt, lebendige Dinge, die kann man eigentlich überhaupt nicht teilen, weil das ist einfach ein beständiges Anderswerden, und das nennt er dann die Dauer. Und das hat mir irgendwie, also das hat mich zum Beispiel angesprochen, also dieser Gedanke, die Zeit ein bisschen anders sich einmal anzuschauen. Naja, es waren ja auch keine dummen Menschen. Nein. Das Urteil beim Wund, dass sein Gedankengebäude wohl nicht so sehr zu Wohnzwecken als für gelegentliche Feste gedacht sei, ist natürlich eine für mich nicht überprüfbare, aber doch sehr witzige. Ich finde das auch eine charmante Formulierung, ja. Ist eine irgendwie, ja. Ja. Was man heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach in den Mund und in die Hand nehmen würde, ist dieser Begriff der Völkerpsychologie. Ja. Der damals offenbar ein wissenschaftlicher Begriff gewesen ist. Ja. Ja, aber ich meine, ich glaube, dass damals überhaupt so die Psychologie als Wissenschaft ja erst im Entstehen war. Also, dass man sie so zwischen Philosophie und Physiologie angesiedelt hat und dass er da erst auch versucht hat, also ich glaube, der Bund war das genau, da einen neuen Platz für die Psychologie als Wissenschaft zu finden. Und der hat ja dann irgendwie so Vorlesungen, glaube ich, über Menschen- und Tierrechte. Also der hat ja die Psychologie auch nicht nur auf den Menschen, sondern auf Lebewesen ganz allgemein bezogen, was ja auch interessant ist, ja. Ein durchaus heute wieder aktuell gewordener Gedanke. Ja. Ich glaube, vor 20, 30 Jahren hätten sehr wenige Leute damit etwas anfangen können, aber heute. Aber so, wie du sagst, so diese Völkerpsychologie natürlich, ja, das irgendwie, das ist heute so nicht mehr nachvollziehbar, nein. Ja, ist auch einiges passiert dazwischen. Du selber führst ein heftig interdisziplinäres Leben, würde ich mal sagen. Wenn ich mich recht erinnere, hast du an der Sozialakademie angefangen. Ja. Wir haben uns dann später am Theater kennengelernt, jetzt bist du beim Film gelandet und dazwischen hast du auch noch Philosophie studiert. Ja, also ungefähr so, die Wertungen, ja, sind vielleicht ein bisschen, also Sozialakademie, ja, so Theaterwissenschaft auch ein bisschen, ja, nicht fertig wie bei vielen, Theaterarbeit, und ich bin jetzt beim Film gelandet oder Theater und Film, aber im Moment sind sie in erster Linie Filmjobs. Ich bin Kostümbildnerin geworden und mache das gerne, weil es viel von dem abdeckt, wo ich das Gefühl habe, ich kann das und das macht mir richtig Spaß. Danke, dass du ja meine Philosophie erwähnst. Aber nein, ich hatte dann einfach das Gefühl, dass ich auch für meinen Kopf was tun muss und mich da auch weiterentwickeln möchte. Und habe mich dann vor, glaube ich, 3 Jahren entschieden, ein neues Studium zu beginnen und habe eben begonnen, Philosophie zu studieren. Schaffe das aber nur im Wintersemester, wenn ich nicht arbeite, bin aber einfach sehr zufrieden damit, dass ich es doch tue. Also es wird ein bisschen länger dauern, bis ich irgendwie da irgendwie bis zu einem Ergebnis, zu einem Abschluss komme, aber es macht einfach Spaß, ja. Der Siegeszug des Utilitarismus ist unübersehbar. Glaubst du, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass das anders gelaufen wäre, im Nachhinein betrachtet? Also ich müsste ganz scharf nachdenken und bei Auswege einfallen. Also spontan sage ich nein. Spontan sage ich, dass das scheinbar schon auch so etwas im Menschen liegendes ist, so vorwärts drängen, besser sein, schneller sein, das Stärkere setzt sich durch. Nein, also spontan sage ich jetzt, dass das eine vielleicht nicht notwendige, aber also eine für mich nachvollziehbare und verständliche Entwicklung ist, ja. Glaubst du an eine Chance, das zu überwinden? Und wieder zurückzufinden oder wieder als Ziel die Solidargesellschaft zu entdecken? Also da müsste man entweder zurückrudern, was nicht geht, oder einfach ganz woanders hinrudern, weil das ja so verstrickte Systeme sind. Also das beginnt mit einem anderen politischen Bewusstsein, das wir brauchen, was dann auch eine andere Sicht des Wirtschaftslebens bedingt, wo ich auch wegkomme von diesem Individualismus, den ich auch persönlich sehr schätze, aber es gibt schon so einen Grad an sozialem Zusammenhalten sollen, müssen oder wäre super, wenn wir es wollen. Ja? Also da bräuchte es viele Veränderungen, um da woanders hinzukommen. Da mache ich mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen Sorgen, obwohl ich keine Pessimistin bin. Also obwohl die Systeme derzeit ja gerade gehörig ins Wanken gekommen sind, ja. Meinst du, dass es also noch nicht ausreicht für einen kompletten Reset? Da müsste es einen Zusammenbruch geben. Ja, und der ist dann eher das Ende. Oder hoffentlich nicht. Also es ist schon alles ins Wanken geraten und viele Konflikte in Ländern, also was mir auch gut gefällt, so wie in der Türkei oder in Ägypten momentan, also wo es nicht von außen gelöst wird, sondern wo innerhalb des Landes etwas passiert, also wo da eine innere Kraft aus dem Volk kommt, ein Wille zur Veränderung, zur Erneuerung, wo man sich traut, auf die Straße zu gehen, den Mund aufzumachen. Also da tut sich etwas und das ist auf jeden Fall was Gutes und Notwendiges. Ja, aber ich glaube, in unserem System einfach so, also politisch kann, denke ich mir, kann sich da vielleicht schon einiges verschieben und verändern, aber dieser neoliberale Zugang, der ist schon, glaube ich, sehr hart eingesessen. Na, hoffen wir, dass künftige Hörer und Hörerinnen in ein paar Jahren vielleicht sich denken, na, zu schwarz gemalt. Ja, würde mich freuen. Ich möchte nicht immer recht haben. Zurück nochmal zu Friedel. Hat diese Begegnung mit ihm und seinem Text Lust gemacht, weiterzulesen? Ich glaube, durchaus. Also, wie du mich das erste Mal gefragt hast, habe ich mir den Friedel einmal aus der Bibliothek geholt und reingelesen und mir gedacht, na servus, da bin ich jetzt völlig überfordert. Aber jetzt, wo ich sozusagen gezwungen war, mich mit einem Stück auseinanderzusetzen und da einfach auch einen Zugang gefunden habe, interessiert es mich dann noch einmal in Ruhe hineinzuschauen und mir dieses oder jenes herauszuklauben. Ja. Und vielleicht auch einfach ein bisschen Lust gekriegt, dann so auf einzelne Persönlichkeiten einzugehen und da nachzulesen, wer das eigentlich war. Ja, also insofern bin ich sehr dankbar für deinen Anstoß. Dank deiner philosophischen Ausbildung hast du ja auch das Rüstzeug, dir dann die Quellen anzusehen und zu entscheiden, wo er recht hat und wo nicht. Ich bemühe mich, ja. Ich glaube, sehr oft ist sein Text einfach auch ein guter Ausgangspunkt. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also es hat mir jetzt auch die Zeit aus beruflichen Gründen gefehlt, da irgendwie weiterzulesen, weil